Was bezahlen? Mein Kohlrabi schießt wohl. Das ist ein Geschenk und Geschenke bezahlt man nicht. Einem geschenkten Barsch guckt man nicht hinter die Brücke und in meinem Haus wird über Geld nicht geredet. Wenn ich auch keins habe, geschenkt ist geschenkt. Ja, nun gut, ein bisschen Knete ist nicht schlecht, aber zu viel davon verdirbt den Charakter.